zum Zeichen. Hört, wie die lauten Donner brüllen. Seid um sich, wie sie stammen hier. Flammenden Sitze des Lichters heran. Über euch herrscht Gott, euch zu verdammen.